When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Der Wald von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 4 Erkennen. Herr S. war bereits seit 4 Tagen unterwegs und es war nun der 2. Tag nach der rätselhaften Trennung und dem erneuten Zusammenstoß mit seinen Gefährten. Da vermochte er plötzlich auf seiner Rechten in einiger Entfernung ein altes Bungalow auszumachen. Dieser Lehmbau in Form eines Rundbungalows verfügte über ein mit Reisig bedecktes Dach. 2 erloschene Fackeln steckten vor dem Eingang. Es besaß augenscheinlich keine verschließbare Türe, nur einen seitlichen Eingang, und Herr S. beschloss, den Führer Lugal Sarat ob der Untersuchung des Bungalows zu überzeugen. Dieser aber schüttelte nur abwehrend den Kopf und deutete seinen Gefährten, ihm weiter zu folgen, da es tunlichst galt, keine Zeit zu vergeuden. Da trennte sich Herr S., etwas erbost, ob der Sturheit des Führers, erneut von seiner Gruppe, um selbst tätig zu werden. Es dauerte nicht lange, da stand Herr S. auch schon im Inneren des Bungalow und untersuchte interessiert dessen Aufbau. Der Rundbungalow besaß einen einzigen großen Raum mit einem erstaunlichen Durchmesser von ungefähr 15 Metern. Der Boden war staubig und vereinzelt waren die Zweige des Dachs bereits zu Boden gefallen. Das einzige Auffällige an dem Raum, bemerkte Herr S., waren die symmetrisch angeordneten Eingänge, von denen es 5 an der Zahl gab. Vor diesen Eingängen gab es jeweils noch eine Art Windfang, der einen direkten Einblick verhinderte und das Innere vor der gröbsten Witterung schützte. Teilweise schien durch die Eingänge etwas Licht herein, weshalb es überhaupt erst möglich war, etwas zu erkennen. Ansonsten gab es hier nichts, kein Mobiliar, keine Feuerstelle, keine Anzeichen eines Bewohners. Herr S. blickte eine Zeit lang mit einer gewissen Enttäuschung her. Dann aber machte er sich daran, das Bungalow wieder zu verlassen. Beim Hinausgehen stellte er überrascht fest, dass der Wald um ihn herum sich verändert zu haben schien. Er war dunkler geworden, obgleich es nicht später sein konnte als 11 Uhr mittags. Auch die Sträucher waren viel dichter und hinderten ihn daran, weiter als 10 Meter in das Dickicht zu blicken. Ein plötzliches Aufheulen ließ ein paar fette Wachtel aus ihm hervorrennen, die dann, als sie Herrn S. erblickten, sogleich wie dem Unterholz verschwanden. Herr S., der seinerseits verwirrt war ob des Anblicks, stolperte wieder zurück in den Windfang und trat anschließend wieder das Innere des Bungalows. »Was sollte das?«, dachte Herr S. »Wo war er gerade gewesen? Das konnte doch unmöglich derselbe Wald sein, wie jener, von dem er zu Beginn das Bungalow betreten hatte.« Sein Magen meldete sich wieder zu Wort, verkrampfte sich und verursachte bei Herrn S. eine Gänsehaut. Der nächste Ausgang führte ihn wieder in den lichteren Wald, doch waren, soweit das Auge blickte, nur Laubbäume zu sehen. Eschen, Buchen, vereinzelt sogar ein paar größere Eichen zierten die nähere Umgebung. Er untersuchte den Erdboden auf Spuren, konnte jedoch im Umkreis von 5 Metern um den Bungalow keinen erkennen. Selbst seine eigenen Spuren waren verschwunden. Fast so, als wäre noch nie jemand, als wäre selbst er noch nie hier gewesen. Ein Heulen erschallte erneut aus einiger Entfernung, was Herrn S. wieder das Innere des Bungalow zurückzugehen veranlasste, da er dessen Verursacher nicht näher kennenzulernen beabsichtigte. Ende des 4. Kapitels, gelesen von Schalkmar. Whatever will be, the future's not ours to see. Que será, será, what will be.